Die neuen Leibeigenen. Es gibt in Deutschland noch eine weitere große Branche, die von Schwarzarbeit durchsetzt ist und die daran krankt, dass die Verantwortlichen in der Politik an den entscheidenden Stellen die Augen verschließen: die häusliche Altenpflege. Ähnlich wie auf den Baustellen gilt auch hier: für Auftraggeber, also die Familie eines Pflegebedürftigen, ist es deutlich billiger, eine Polin oder Rumänin für gut 1.000 Euro im Monat bei Opa mit im Haus wohnen zu lassen, ohne sie sozialversicherungspflichtig anzumelden. Auch gesamtwirtschaftlich betrachtet ist der Zusammenhang im Grunde genommen derselbe wie bei den Baustellen. Wäre die Schwarzarbeit auf dem Bau nicht so verbreitet, würden insgesamt weniger Bauvorhaben realisiert, egal ob öffentliche oder private. Schwarzarbeit als Schmierstoff für die Wirtschaft eben. Und wäre die Schwarzarbeit in der häuslichen Pflege nicht so verbreitet, könnten viele Familien sich von Einkommen und Pflegeversicherung keine Pflegekraft leisten, die rund um die Uhr da ist und aufpasst. Dann aber würde das deutsche Pflegesystem zusammenbrechen. Und in der Konsequenz müssten die Sozialversicherungsbeiträge für die Pflege deutlich steigen. Die häusliche Altenpflege und die Baubranche haben also eins gemeinsam: damit wir unseren Lebensstandard zu möglichst günstigen Konditionen halten können, arbeiten Menschen zu teils unmenschlichen Bedingungen. Bosena zum Beispiel, die ich für meine Recherchen zur Schwarzarbeit in der Pflegebranche kennenlernte und die ich in ihrem polnischen Heimatort besuchen durfte. Bosenas Mann ist zu dem Zeitpunkt, als wir uns kennenlernen, schon ein paar Jahre tot. Er war in der Küche der Altbauwohnung in Czojnow einfach zusammengebrochen, Herzinfarkt mit Mitte 50. Bosena war damals nicht zu Hause. Sie war in Deutschland eine alte Frau pflegen. Frauen wie Bosena gibt es viele. Illegale Haushaltshilfen aus Osteuropa, allein in Deutschland etwa 400.000. Man kann sagen, das Modell hat sich in Deutschland etabliert. Insgesamt gibt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes rund 1 Million Deutsche, die zu Hause betreut werden. Offiziell geschieht das durch ihre Angehörigen. Inoffiziell, schätzt das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung, beschäftigen 150.000 Familien Osteuropäerinnen, die mit im Haushalt wohnen und die Alten pflegen. Da viele Pflegerinnen sich alle paar Wochen abwechseln, kommen die Forscher auf 400.000 schwarzarbeitende Frauen. Das Arrangement scheint vielen eine einfache Lösung für das Problem mit dem plötzlichen Pflegefall in der Familie zu sein. Die Frauen bekommen 1.000 bis 1.400 Euro bar auf die Hand. Stirbt der alte Mensch, endet der Job. Was aber bedeutet dieses Modell für die Frauen, die diese Jobs machen? Es bedeutet in erster Linie, dass die Frauen für ihre Arbeit in Deutschland ihre Kinder zu Hause allein lassen müssen. Diese Kinder wachsen weitgehend ohne ihre Mütter auf, werden von Großeltern erzogen, von Geschwistern versorgt. Und das ist ein Leben, das sich hier in Deutschland wohl niemand wünschen würde oder auch nur vorstellen kann. Ich habe eine Frau in ihrem Heimatort besuchen dürfen, deren Leben nur auf diese Weise funktioniert. Bosena hat 5 Kinder, 4 Mädchen und einen Jungen. Die Ältesten sind Mitte 20. Wenn die Mutter in Deutschland ist, müssen sie auf die Jüngeren aufpassen. Die Zwillinge Arthur und Jagoda sind 13 Jahre alt. Bosena ist eine rundliche Frau mit müden, blassblauen Augen und kinnlangen Haaren, die früher einmal dunkelrot waren. Sie arbeitet in Deutschland für ein altes Ehepaar, kauft für sie dort ein, kocht, putzt, hilft beim An- und Ausziehen. 1.300 Euro bekommt Bosena von dem Ehepaar, fast dreimal so viel, wie sie in Polen in einem Vollzeitjob verdienen könnte. Bei einem ersten Treffen in Aachen erzählt sie von ihren langen Tagen und reibt sich dabei die müden Augen. Sie schläft im Haus und ist so rund um die Uhr verfügbar. Muss die Frau nachts zur Toilette, steht sie mit auf, um ihr zu helfen. Alle 6 Wochen fährt Bosena die Strecke von Aachen nach Czojnow, 2 Stunden östlich von Dresden. Sie bleibt dann ein paar Wochen, mal 4, mal 6, und kehrt dann zurück. Sie würde manchmal am liebsten hinschmeißen. Neulich zum Beispiel, als ihr die Tochter des Paares bei einem ihrer seltenen Kontrollbesuche verboten hat, die Gästetoilette zu benutzen. Warum, weiß sie nicht, ihr Deutsch ist nicht gut genug. Doch sie braucht das Geld. heute als Alleinerziehende mehr denn je. Wobei, mit dem Erziehen ist das so eine Sache, wenn man kaum zu Hause lebt. Bosena hat mich ein paar Wochen nach dem ersten Treffen in ihre Wohnung in Czojnow eingeladen, das auf Deutsch Hainau heißt. Es ist Anfang November, draußen ist es diesig. Es zieht in der Altbauwohnung, die einzige Wärme kommt von einem Kachelofen, der in der Wohnzimmerecke steht. Die Mutter und drei ihrer Kinder trinken Kaffee und Saft in der Wohnküche, es gibt Jaffa-Kekse und Cremerolle aus dem Supermarkt. Bosena sitzt neben Arthur. Ein Teenager, trotzdem scheint er zu genießen, dass seine Mutter ihm im Gespräch immer wieder über den Kopf streichelt. Unter der Tischdecke halten die beiden sich an den Händen. Ist er wütend auf seine Mutter, weil sie so oft weg ist? Naja, Arthur grinst verlegen und nestelt an der Tischdecke. Ich vermisse sie schon oft. Andere Familien zerbrechen daran, dass die Mütter in Deutschland oder anderswo alte Menschen pflegen. Pendelmigration, wie Soziologen das nennen, ist ein großes Problem für Osteuropa. Ganze Generationen von Kindern wachsen wegen des Lohngefälles zwischen West und Ost ohne Mütter auf. In Polen sind es mindestens 100.000, rechneten Forscher der Universität Warschau vor 3 Jahren aus. Je weiter östlich man geht, umso verbreiteter ist das Problem. In der Ukraine sollen 5 bis 7 Millionen Kinder betroffen sein, schätzt der Verein Caritas International. Das sei nicht nur sozial, sondern auch wirtschaftlich eine Katastrophe, sagen die Experten. Es verursache eine neue Klasse von Straßenkindern, ohne soziale Vorbilder, durch Omas oder Tanten versorgt, aber nicht erzogen, die schlechte Leistungen in der Schule ablieferten, viel Alkohol tränken und Drogen nehmen. Viele dieser Kinder sprechen von ihren Müttern als Bankautomat, sagt Zorajana Lukaweska, die bei der Caritas International im ukrainischen Lviv, Lemberg, ein Projekt für die Sozialwaisen leitet. Eigentlich hat Arthur das gar nicht sagen wollen, dass er seine Mutter so oft vermisst. Er weiß ja, dass sie dann nur noch trauriger wird. Seine Zwillingsschwester Jagoda sagt, wenn Mama anruft und fragt, ob es uns gut geht, dann sagen wir immer, alles ist gut. Auch dann, wenn das nicht stimmt? Ja, auch dann, sagt Jagoda zögerlich und schaut auf ihren Teller. Natürlich weiß Bosena, dass die Kinder ihr nicht alles erzählen. Das ist es ja, was mir keine Ruhe lässt. Den Kindern beim Schlafengehen nicht in die Augen schauen zu können und sich zu überzeugen, denen geht es gut. Natürlich hat sie mitbekommen, dass Arthur in der Schule abgerutscht ist in den vergangenen Monaten. Aber was soll sie tun? Sie kann schlecht mit ihm Hausaufgaben machen von Aachen aus. Sie sagt, ihre Kinder hätten schnell erwachsen werden müssen, als der Vater starb. Die Wohnung von Bosenas Familie ist renovierungsbedürftig. Die hölzernen Stufen im Treppenhaus sind krumm getreten, man muss sich festhalten, um nicht zu stolpern. Aber es gibt einen Flachbildfernseher. Davor sitzt Arthur und seine Schwestern häufig, wenn sie sonntags auf den Anruf der Mutter warten. Wenn sie mit ihren Kindern sprechen will, meldet sie sich vorher per SMS. Sie fährt dann in Aachen zum Hauptbahnhof, wo noch Telefonzellen stehen. Das Telefon im Haus ihrer Arbeitgeber darf sie nicht benutzen. Die wissen zwar, dass sie Kinder hat, aber sie fragen nicht viel nach ihnen. Vielleicht, weil sie andere Probleme haben. Vielleicht auch, weil es ihnen unangenehm ist. Natürlich wissen viele Auftraggeber in Deutschland, dass sie durch das Engagement die Notlage einer polnischen Familie ausnutzen oder zumindest müssten sie es wissen oder ahnen. Ist es ihnen gleichgültig? Oder empfinden Sie Ihre Not als so groß, dass Sie es auszublenden versuchen? Man kann nur hoffen, dass bei den meisten deutschen Familien Letzteres der Fall ist. Michael Isford, stellvertretender Vorsitzender des Instituts für angewandte Pflegeforschung, hat noch eine andere Theorie. Einige versuchen, den Arbeitsvertrag für sich umzudeuten, sagt er. Sie reden sich ein, eigentlich gehöre die fremde Frau doch nach kurzer Zeit zur Familie. Die Pflegerin kommt mit zur Familienfesten, sitzt Weihnachten mit am Weihnachtsbaum, obwohl sie mit den Gefühlen ganz weit weg ist. Deshalb funktioniere die Strategie des Umdeutens in der Praxis eher schlecht als recht, sagt Isford. Das kann schnell für alle Beteiligten zum Krampf werden. Damals, als der Anruf aus Tschernow kam, dass ihr Mann den Herzinfarkt hatte, nahm Bosena den nächsten Bus nach Hause und war doch erst 1,5 Tage, nachdem ihr Mann gestorben war, da. 2 Wochen blieb sie, organisierte das Begräbnis, bläute ihrer großen Tochter Justinia ein, dass sie jetzt für die Kleinen mitverantwortlich sei. Dann musste sie zurück. Das Ehepaar wartete in Deutschland. Wäre sie zu lange weggeblieben, hätte es sie wohl ersetzt. Was passieren würde, hätte eines der Kinder einen Unfall und sie wäre gerade in Aachen? Oder sie selbst fiele beim Arbeiten die Treppe herunter? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, dass sie dieses Jahr Weihnachten in Aachen sein wird, ohne ihre Kinder. Nimmt man diese Schicksale zusammen, das von Bosena ebenso wie das des rumänischen Bauarbeiters Giorgio, bleibt unter dem Strich eine nüchterne Feststellung, dass Deutschland zu großen Teilen nur dank der billigen Schwarzarbeit aus dem Ausland funktioniert. Ohne sie könnten viele von uns unsere eigene hohe Taktzahl am Arbeitsmarkt nicht halten, weil wir die Zeit bräuchten, irgendwann noch selbst unsere Wohnungen zu putzen, unsere Gärten in Ordnung zu halten und vielleicht sogar noch selbst unsere Eltern zu pflegen. Würden all diese Dienstleistungen von sozialversicherungspflichtig beschäftigten, fair entlohnten Menschen gemacht, die wir selbst in unseren Haushalten anstellen oder bei Agenturen buchen, könnten wir in der Mittelschicht uns das gar nicht leisten. Pflege und Bau sind die besten Beispiele für die Doppelmoral unserer Gesellschaft. Und deshalb, weil in beiden Branchen der Staat eine wichtige Rolle spielt, indem er auf dem Bau die Arbeitskosten möglichst niedrig hält, in der Vermutung, der Steuerzahler wolle es so. Und in der Pflege, indem er die Pflegeversicherung als Teilkaskoversorgung erhält, damit die Versorgung der Alten und Kranken nicht zu teuer für die Allgemeinheit wird, aber damit viele Betroffene und Angehörige in eine finanzielle Notlage drängt, in der diese sich nicht anders zu helfen wissen, als Nutznießer von Schwarzarbeit zu werden.